is a worldwide collaboration. Coming from Los Anarchy, Chaos, Fornia to Berlin, Germany. Dropping bombs on you punk motherfucking bitches. Okay, Jay. Weltweit, What's the reason? I got up in this game cause I want so much more than this neighborhood fame. I wanna buy my own shit, no motherfucker to front me. And more than just Cali, more than just one country. From the Reaper Bond to the Statue of Victory, to every hood in America with no statute on liberty. Every poverty stricken ghetto across this land, to every justice system where the judges wash their hands. Let it be known who the fuck you are and where you're from. All across this world, from block to block and slum to slum. This is our shit and I'm dying before I let it go. Oh my god, wer hätte das gedacht? Jay. Worldwide, from the streets to the clubs, worldwide. Wenn ich komme, gibt's kein dies oder das. Worldwide, the underground to above, worldwide. Ja, ich mach Musik wieder krass. Worldwide, yo, what's up, this is hip. Worldwide, wenn ich komme, gibt's kein dies oder das. Worldwide, yeah. Worldwide, okay. Ich bin nicht mehr der Typ, der vor der Haustür sitzt. Wunder dich nicht, wenn ich weltweit meine Faust erwischt. Denn es ist Punkrock, Gangster-Rap. Von Bangkok bis Bethlehem in jeder Stadt lerne ich deine Väter kennen. Ihr wollt den Crossover? Ich rappe wie ein Gottloser. Oh mein Gott, hier kommt der Topscorer. Mach Platz für den Meteoroid. Deine Mama flippt aus, wenn sie den Hetero sieht, Boy. Deine Karriere ist Geschichte. Lesen ist nicht so mein Ding, ich stemme schwere Gewichte. Hör, was der Hasser sagt. Junge, du hast versagt. Ich therapier dich, bis dein Vater zu dir Bastard sagt. Worldwide, from the streets to the clubs, worldwide. Wenn ich komme, gibt's kein dies oder das. Worldwide, the underground to above, worldwide. Komm, ich mach Musik wieder krass. Worldwide, yo, what's up, this is it. Worldwide, wenn ich komme, gibt's kein dies oder das. Worldwide, yo, what's up, this is it. Worldwide, we are all the same. We are all the same. Don't walk away again. Walk away. Let's feel your pain. Let's feel your pain. Let the rain come pouring in. Worldwide, from the streets to the clubs, worldwide. Wenn ich komme, gibt's kein dies oder das. Worldwide, the underground to above, worldwide. Komm, ich mach Musik wieder krass. Worldwide, yo, what's up, this is it. Worldwide, wenn ich komme, gibt's kein dies oder das. Worldwide, yo, what's up, this is it. Worldwide, yo, what's up, this is hip hop. Yo, what's up? This is hip hop. Yo, what's up? This is hip hop.